SWR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes und ein gutes Wochenende. Wir sind wieder da. Ich freue mich. Wir haben eine etwas kürzere Woche vor uns wegen des Feiertages. Aber schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer, 18 Jahre, Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Bei mir geht es um eine chronisch entzündliche Darmkrankheit, genannt Morbus Crohn. Ja, ist mir bekannt. Leidest du unter dieser Erkrankung? Ja, seit 2 Jahren sogar. Seit 2 Jahren schon. Wie hat sich diese Krankheit bei dir mit 16 Jahren bemerkbar gemacht? Ich war unterwegs. Bei einem Freund kam... Hallo? Ja, ich höre. Ah gut, Gut, ich dachte, die Verbindung wäre weg. Nee, ich war bei einem Freund. Es war zum Herbsttag. Allerdings hat es über Nacht stark geschneit. Und ich war mit meiner Mofa unterwegs. Und tags drauf kam ich dann halt nach Hause in diesem Schnee. Dick eingepackt und... habe mich aus meiner Wanne gelegt, weil es war wirklich bitterkalt und Folge des Ganzen war auf jeden Fall eine Lungenentzündung. Dann kam ich 2 Wochen ins Krankenhaus. Und wo hast du dich hingelegt? In die Wanne habe ich mich gelegt. In die Wanne? Um mich ein bisschen, ja. In die Badewanne, um mich aufzuwärmen. Ja. Als Folge des Ganzen war eine Lungenentzündung. Ich kam 2 Wochen ins Krankenhaus. Mhm. Dort haben sie dann durch Zufall festgestellt, da ich Durchfall hatte, dass ich eine Darmerkrankung habe, beziehungsweise es irgendwas ist, was nicht mit der Lungenentzündung zusammenhängt. Achso, das ist da durch Zufall diagnostiziert worden. Es kann sein, dass du das schon ein bisschen länger hattest. Genau. Und dir es gar nicht so bewusst war und klar war. Genau. Ich hatte auch gute 2-3 Monate lang Durchfall, wobei ich es einfach schlicht ignoriert habe, da ich lediglich dieses Durchfallsymptom hatte und sonst nichts weiteres, keine Beschwerden oder ähnliches. Nee. Und dann hatte ich mit 16 meine erste Darmspiegelung. Mhm. Darauf folgten 3 weitere, unangenehmerweise. Mhm. Rausgefunden wurde dann, also es gibt 2 verschiedene Arten von chronisch oder CED, chronisch entzündliche Darmkrankheiten, einmal Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Mhm. Müssen wir vielleicht gar nicht so einen weiten Ausflug jetzt in die Medizin machen. Du leidest unter Morbus Crohn. Damals hat es angefangen, so wie du es gerade geschildert hast. Wie ist die Krankheit bis heute, wie hat die sich entwickelt? Nach dem Krankenhaus war es sehr, sehr, sehr extrem. Also mir ging es wirklich immer schlechter. Ich nahm auch stark ab. Welche Symptome hattest du oder hast du heute? Ich hatte damals Magenschmerzen, Übelkeit und starke Durchfall. Mhm. So wie sind die heute teils geblieben, dass ich ab und zu noch wirklich richtig Übelkeit verspüre, sowie Magenschmerzen. Und hast du heute auch noch starke Durchfälle? Den Durchfall konnte ich, Gott sei Dank, also durch richtige Ernährung etc. Verhindern sozusagen. Ich hatte mal 55 Kilo gewogen, bei einer damaligen Größe von 1,60. Mhm. Mittlerweile bin ich 1,70 groß und wiege auch nur noch 45. Und das ist sehr extrem. Mhm. Das heißt, diese Krankheit ist permanent da, ist eine chronische Erkrankung. Genau. Du spürst jeden Tag die Symptome. Ja. Was macht man therapeutisch dagegen? Ich war anfangs stark auf auf, wie heißt das Medikament? Cortison? Auf Cortison, genau, mhm. Cortison, ja. Das hat dann auch Nebenwirkungen gezeigt irgendwann, ja. Wobei es auch positive Wirkung hatte. Als ich aus dem Krankenhaus kam, musste ich nämlich einige Zeit etwas hungern und wog dann 40 Kilo. Mhm. Durch das Cortison hatte ich allerdings riesigen Hunger. Ah ja, natürlich, das ist so, ja. Und das war wiederum sehr praktisch und habe ich eigentlich wieder 50 Kilo mhm. zunehmen können. Also bis auf. Johannes, das ist ja nun eine Erkrankung, die. Da hört man schon immer wieder drüber, aber dennoch spricht man, glaube ich, nicht so gerne. Man spricht überhaupt nicht gerne über Erkrankungen so im Unterleibsbereich. Und dazu gehören dann Darmerkrankungen auch. Gehst du ganz offen in deinem näheren Umfeld zumindest mit dieser Erkrankung um? Also, meine Eltern wissen natürlich Bescheid darüber. Mhm. Denen erzähle ich, was mein Wohlbefinden angeht, auch nicht alles. Einmal, dass sie sich keine Sorgen machen und wiederum, dass sie sich da nicht ganz so einmischen, weil ich sehe das irgendwie so, dass es meine Krankheit ist und ich muss es durchstehen auch. Ach so. Schön, dass sie hinter mir stehen, aber mhm. ich möchte das alleine und ich kann das alleine und ich. Du gehst auch tapfer dann. Du gehst auch tapfer dann allein zum Arzt und organisierst das und nimmst genau, die Medikamente. Genau. Ich verstehe. Da will man sich dann nicht wie einem Kind so reinreden lassen. Exakt. Mhm. Also vor allem, weil ich ein junger Erwachsener bin und genau. ein bisschen ja, mehr Selbstständigkeit in mein Leben bringen möchte jetzt auch. Und verstehe. Noch bin ich zwar Schüler, allerdings haben jetzt auch Ferienjobs gesucht, beziehungsweise einen Nebenjob und mhm. versuche so ein bisschen. Hast du eine Freundin? Ja, die habe ich seit gut 7, 8 Monaten. Weiß die Bescheid? Die weiß auch darüber Bescheid, aber der erzähle ich auch nicht das ganze Ausmaß. Ich versuche sie so ein bisschen damit vertraut zu machen und was die Krankheit alles umfasst. Und was ist denn das ganze Ausmaß, was du nicht erzählst? Also ich erzähle meinen Eltern beispielsweise nicht, wie schlecht es mir geht. Mhm. Momentan ist es wirklich so, dass ich manchmal vor Schmerzen kaum noch aufstehen kann. Ja. Und das erzählst du deiner Freundin auch nicht? Nee. Also letztendlich nur, weil sie sich unnötig Sorgen machen würden. Mhm. Und steht denn eigentlich noch irgendwas Besonderes an Behandlung an? Ich bin morgen früh, so gegen 8:30, wäre ich zum Arzt gegangen mit einer Ärztin hätte ich dann ein Vorgespräch geführt für eine eventuelle OP. Mhm. Hättest du, tust du aber nicht. Bitte? Wenn du sagst, du wärst morgen zum Arzt gegangen, oder? Ja, also ich würde morgen hingehen, würde mir das anhören und dann würde ich weiterschauen. Achso, du wirst auf jeden Fall hingehen und dann? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mir das auf jeden Fall anhören, allein weil die Krankheit ja über Gene, meine ich, also auf jeden Fall über. Man erwägt einen operativen Eingriff im Darm. Auf jeden Fall. Was macht man da? Nimmt man da das besonders entzündete Stück Darm weg oder wie kann man sich das als Laie vorstellen? Genau, das kann man sich für eine Blinddarm-OP ungefähr vorstellen, aber wahrscheinlich nicht so harmlos. Nicht so harmlos. Die Cousine meines Vaters, die hatte oder hat es auch, mit der mich auch mal darüber unterhalten. Mhm. Es ist irgendwie auch ganz schön, weil das kann ich nebenbei mal sagen. Ich hätte nie gedacht, dass diese Krankheit so verbreitet ist. Mhm. Die ist sehr verbreitet. Ich habe ja auch schon sehr viel, genau, sehr viel davon gehört in der Sendung. Bis ich 17 war, also kurz nach meinem 17. Geburtstag, war ich auf einem Seminar und da waren echt gute 100, 120 Leute und mhm. es war einfach der Wahnsinn, dass man. Ja. Also du lässt dich jetzt beraten, ob diese Operation gut ist, notwendig ist und dann entscheidest du das für dich alleine, ob du das dann machen möchtest oder nicht. Genau. So wird es sein. Gibt es, genau. Hat man dir das so erklärt, gibt es auch die Hoffnung, dass du irgendwann diese Krankheit ganz los sein wirst, dass du sie besiegt ganz, hast? Ganz los werde ich sie nie sein. Ich werde einige Zeit Ruhe haben vor ihr, aber mhm. ganz los werde ich sie auf jeden Fall nie sein. Also es kann also wenn ich mich operieren lasse, dann kann mal 10, 20 Jahre Ruhe sein. Das kann aber auch schon gut wäre. Ja, das wäre schon gut. Mhm. Es kann allerdings auch nach 3 Jahren oder früher oder wann auch immer wieder losgehen. Wie gehst du damit um? Du bist 18 Jahre alt und weißt, ich habe jetzt eine Erkrankung, die ist eigentlich nicht heilbar. Ich habe vielleicht zwischendurch mal, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen Ruhe, aber eigentlich muss ich die genau. bis in, wie alt du werden magst, bis dahin mitnehmen. Wie gehst du damit um? Ich hatte anfangs echt Probleme mit. Ich konnte mich oder ich wollte mich auch keinem öffnen. Und ich wollte es auch keinem sagen. Und ja, ich meine, es ist ja auch so eine unangenehme Sache in der Schule. Mhm. Ja. Aber in der Schule wissen die das jetzt so ungefähr? Wenn gefragt wird, wieso fehlt es denn so oft und so weiter, dann sage ich, es ist was Ähnliches wie eine Magen-Darm-Grippe. Also, und da sind die zufrieden, also da fragen die nicht weiter. Ja, da halte ich es sehr allgemein. Mhm. Anfangs hatte ich echt Probleme mit und hat mir auch Gedanken gemacht und wie das weitergehen soll und inwiefern mich das in der Zukunft einschränkt. Und ich glaube, Johannes, dass man gar nicht zu weit in die Zukunft gucken darf bei so einer Erkrankung. Wie wird das sein in 10, 20, 30 Jahren? Das ist eigentlich fast egal. Entscheidend ist es, wie es dir jetzt geht und dass du jetzt die richtigen Schritte unternimmst. Beispielsweise vielleicht die Operation machst oder sie eben nicht machst. Da musst du dich genau informieren, ob es notwendig ist. Ich würde mich auch da nicht kirre machen und verrückt machen, was vielleicht ist, wenn du mal 60 bist oder so. Das ist so weit hin, das ist völlig irreal. Wer weiß, vielleicht hat man bis dahin sogar schon mit dem Medikament oder eine Methode gefunden, diese Erkrankung zu heilen. Man weiß es nicht. Ja, das weiß man nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du auch so als sehr junger Mann mal hier angerufen hast und hast dich dazu geäußert. Wie gesagt, das ist ja schon irgendwie ein bisschen im Tabubereich steht, diese Erkrankung. Ja, eben. Und wenn jemand da so offen drüber redet, finde ich das toll. Da wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Johannes, und auch ein gutes Gespräch mit deiner Ärztin und auf das dann die richtige Entscheidung getroffen wird. Vielen lieben Dank. Alles Gute von Herzen, Johannes. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Janine. Janine ist 25. Guten Morgen, Janine. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Janine. Hallo. Hallo, über was reden wir? Also ich, ich bin in eine Sucht verfallen. Und die Sucht heißt? Also ich denke mal, du kennst ja diese Spielekonsolen wie PlayStation 3 und Xbox. Ja, klar. Und ich habe eine PlayStation 3 und es gibt dort ein Social Network, das nennt sich PlayStation Home. Das ist, ich denke, du kennst MSN oder ICQ. Ne? Ja, klar. Ja. Kann man so ein bisschen damit vergleichen. Nur man hat seinen eigenen Avatar, also seine eigene Person, die man halt, wo man dann Geldkarten kauft mit richtigem Geld und dann kann man die aufstylen. Und man redet dann halt mit anderen Leuten aus überall, England, aber über diesen Avatar quasi. Richtig, ich habe dann halt meine Tastatur und dann tippt man halt ein und dann redet man halt mit den Menschen, ne? Also mit den anderen Avataren, aber wo halt natürlich. Und das muss man wiederum bezahlen, diesen Avatar. Das kann man. Man muss es nicht. Also man hat, man kriegt vieles frei zugestellt, aber dann sieht man ein bisschen doof aus, ne? Und man wird halt als Fake hingestellt, dass man nicht wirklich die Person ist. Also je schicker man als künstliche Person, ich beschreibe es mal so, als künstliche Person aussieht, desto mehr muss man da auch reinbuttern. Richtig, also ich habe insgesamt 5 Accounts, weil man kann auch gesperrt werden, wenn man zum Beispiel böse Wörter sagt, was ich halt getan habe. Mhm. Und ich habe, sage ich mal, in diesen 5 Accounts so mindestens 300 Euro reingesteckt. So, jetzt erklär uns mal, die wir das überhaupt alle nicht kennen. Wir haben es jetzt so grob verfolgen können. Was machst du denn dann da mit einer künstlichen Figur? Und ja, also es ist ja so, dass da ja ganz viele verschiedene Leute drin sind, ne? Wie gesagt, aus der ganzen Welt. Und man hat verschiedene Locations, also verschiedene Orte, wo man hingehen kann, zum Beispiel ein Strand, dann hat man eine Diskothek, dann hat man Casino, alles Mögliche. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was es da alles gibt. Das ist riesengroß. Und dann gibt's da zum Beispiel eine Location, ein Ort, der heißt Head Candy. Und das ist so ein Beach-Diskothek, kann man das sagen. Und dann sind da halt ganz viele andere Avatare, also viele andere Leute. Ja. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, von dem Jahr, vor 2 Jahren, ging das doch mal ganz groß durch die Presse, mir fällt das Wort nicht ein, wie diese Welt heißt. Das ist es aber nicht. Die Cyberwelt? Nein, es gab dafür, der Spiegel hatte damals einen großen Aufmacher und wir haben hier in der Sendung auch drüber gesprochen, wo man sich genauso einkaufen kann, wie du es gerade beschrieben hast, wo sogar reale Firmen Werbung schon machen. Das ist das aber nicht. meinst du dieses Online-Shopping? Nein, nein, nein. Dann vergiss es, egal. Erzähl du mal weiter. Ja, und wie gesagt, da sind halt ganz, ganz viele andere Leute, andere Avatare, mhm. was ja halt auch richtige Personen sind. Und wenn da zum Beispiel einer ist, der zum Beispiel, ne, wo mir jetzt sagt, der Avatar gefällt mir, mhm. dann gehe ich dahin. Meistens schreibe ich auf Englisch, weil viele verstehen da meistens nur Englisch. Mhm. Und ja, und dann kommt man so ins Gespräch und dann schreibt man halt. Mhm. Ne? Das heißt, du tauchst wirklich in eine künstliche Welt ab. Ja. In einen künstlichen Charakter quasi, auch hinter dem du dich versteckst. Also ich bin etwas moppeliger, ja? Mhm. Wahrscheinlich bist du aber als Avatar eine schlanke junge richtig, Frau. Richtig, genau. Richtig, ne? Aber wenn man sich halt näher kennenlernt, schicke ich aber ein richtiges Bild von mir, ne? Ja. Und es war halt so, dass ich halt, es hat alles im Februar angefangen dieses Jahres. Ich war halt einen Monat krank gewesen. Mhm. Und ich habe auch online gespielt, aber andere Spiele. Mhm. Und hat ein Freund zu mir gesagt, hey, lass doch mal Poker spielen. Sag, ja gut, gehe ich da mal rein. Und ich dachte, man kann da nur Poker spielen. Und dann habe ich da eine kennengelernt und sie hat mich dann weiter rumgeführt. Und dann hat sich das eben so verbreitet, dass ich wirklich 17, 18 Stunden in diesem Home war. Ich verstehe, das heißt, das ist wie so ein Paralleluniversum, in dem du da richtig. Agierst. Richtig. Und ich erahne auch, dass man da süchtig nach wird, dass man das eigene Leben, die eigene Realität irgendwie außen vor lässt und da eintaucht. Richtig. Denn da kann man ja vielleicht genauso leben und sich Träume verwirklichen, die man im realen Leben eben nicht greifen kann. Und genau das ist mir passiert. Ich bin so in diese Welt eingetaucht, dass ich, wie gesagt, 17, 18 Stunden am Tag da drin bin. Mhm. Ich habe Nächte da drin verbracht. Das heißt, ich habe die ersten paar Nächte durchgemacht. 3, 4 Nächte habe ich durchgemacht und habe nur geschrieben und geschrieben. Und dann habe ich auch in diesem Home geschlafen. Das heißt, man kann auch seine eigenen Häuser so kaufen. Man hat zum Beispiel eine Yacht oder was weiß ich. Und man kann sich auch Betten und alles kaufen. Da habe ich mich da hingesetzt mit meinem Avatar und habe geschlafen. Ja, Moment mal. Also, das muss ich auch nochmal erklären. Du kannst das kaufen, aber du musst es dann mit deinem realen Geld bezahlen, ne? Richtig, richtig. Ja. Das heißt, aber man kann halt auch Geschenke machen, ne? Aber dann muss ein anderer was kaufen und kann mir das dann schenken, zum Beispiel. Ne? Wie viel reales Geld, also wie viel Euro hast du da insgesamt schon reingebuttert? Ja, schon über 300 Euro und das von Februar aus, ne? Das ist schon eine Menge, was ich da wirklich reingestellt habe. So, jetzt haben wir so einen groben Einblick und eine Ahnung, wo du dich da rumtreibst oder wie das funktioniert. Hast du auch noch einen Beruf? Nein, nicht mehr. Also ich war ja, wie gesagt, einen Monat krank und ich musste dann halt wieder arbeiten und ich wollte aber gar nicht. Ich war da so drin gefangen, ich will gar nicht arbeiten. Du hast ich will in den Home bleiben. Das ist ja verrückt. Das heißt, du hast deinen Job verloren wegen dieser Internetwelt. Ja, es war so gewesen, dass ich war ja einen Monat krank und hatte mich dann aber nicht mehr gemeldet, weil ich wollte nicht. Dann bin ich da hingegangen, dann hatten die mich fast gekündigt, dann habe ich gesagt, nein, kündigt mich nicht und all das Zeug, ne? Nach einer Woche war für mich aber zu wenig Home und habe mich wieder nicht gemeldet. Und dann haben die mich natürlich fristlos gekündigt. Ne? Das heißt, Job verloren, wegen der... Ja, weil ich wollte in diesem Home. In diesem Social Network sein, anstatt zu arbeiten. Mhm. Ne? Und dann. So, wie viel Stunden in den letzten Tagen pro Tag hast du denn verbracht in dieser Welt? Ich bin eigentlich den ganzen Tag da dran. Ne? Immer noch, also, bis heute. Ja, bis heute. Also es hat sich nicht. Ich bin halt nur offline, wenn ich halt einkaufen gehe. Mhm. Ne? Was machst du denn in dieser Welt eigentlich alles? Was treibst du da? Ich hab ja meine Freunde da und manche sind ja auch arbeitslos. Und ich rede halt die ganze Zeit. Ich schreibe halt die ganze Zeit mit jemandem und ich habe halt Gequatsche, irgendwas. Ja, wenn man jetzt so eine oberflächliche Person hat, redet man natürlich oberflächlich. Ja. Aber ich habe ja auch gute Freunde da, ne? Wo man dann auch über Probleme erzählen kann. Und es ist halt so, dass ich halt jetzt jemanden gefunden habe, habe ich mich auch drin verliebt, kommt aber halt auch aus England. Mhm. Und wir sind den ganzen Tag zusammen. Also wir reden den ganzen Tag und wir verdeutlichen nochmal, nicht du redest mit dieser Person, sondern dein Avatar, also deine künstliche Person, die in diesem Paralleluniversum lebt. Richtig. Die spricht mit der künstlichen Person des anderen Menschen. Genau, ich tippe halt ein, was ich sagen will und dann kommt da wie so eine Blase, ne, so eine Sprechblase und dann steht da halt, was ich halt geschrieben habe, ne? So, aber jetzt hast du es ja schon richtig selbst erkannt, dass das natürlich eine schwierige Entwicklung ist für dein Leben. Du hast deinen Job verloren, du tauchst ab in eine völlig irreale Welt. Ja. Und vernachlässigst dein Leben. Ja. Komplett. Du lebst alleine, oder hast du einen Freund? Auch noch. Ich habe ja eigentlich einen besten Freund. Wir wohnen ja eigentlich zusammen, aber der ist die meiste Zeit nur bei seiner Freundin. Das heißt, ich lebe sozusagen wie alleine. Der kommt alle 2-3 Monate mal für 2-3 Tage nach Hause. Und das unterstützt dann quasi diese Vereinsamung. Richtig, genau, das ist es. Nicht? Ich fühle mich halt einsam und Was kann man jetzt dagegen tun? Naja, das Problem ist ja, dass selbst meine Familie hat versucht, auf mich zuzukommen, aber selbst die haben mich schon so gut wie aufgegeben. Ne? Also es ist. Also man könnte, kannst du diesen Zugang zu dieser Welt kannst du ja blockieren, ne? Den kann man dir blockieren. Ja, das heißt, ich müsste halt entweder keine Playstation mehr haben oder halt kein Internet. Aber Internet, weiß man ja heutzutage, ist ja einfach wichtig, ne? Ja, gut. Geht auch erstmal ohne eine Weile. Also die Frage ist jetzt, ich habe Problem erkannt, Janine. Problem hast du aber auch erkannt. Das heißt, das kannst du natürlich so eine Weile weitermachen, dann saugt dich das immer mehr weg und macht dich zu einem asozialen Wesen in der realen Welt. Ja. Das heißt, da muss man wirklich schon gegensteuern. So viel Spaß sowas vielleicht auch macht. Aber da, wie bei allen Dingen, wenn du es übertreibst, ist es für dich schlecht und es scheint für dich schlecht zu werden, was du gerade erzählt hast. Ja, und das ist halt dieses Problem. Ich weiß es zwar, aber will es nicht wissen und zieht das so hinter mich, ne? So, ja, ich weiß es schlecht, aber da kann ich reden, da bin ich nicht alleine und alles. Ne? Das ist halt. Ja, aber du wirst immer noch mehr alleine sein, je mehr du da lebst. Du wirst real immer noch mehr alleine sein und immer mehr vereinsamt. Außerdem wärst du auch schön, wenn du mal wieder einen Job bekämst. Ja, natürlich. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Ich war halt Callcenter-Agentin. Ah ja. Ja. Ja. Zum Beispiel, du bist jetzt verliebter in diese Kunstperson, deren reale Person aus England kommt. Ja, also. Dann schlag doch mal ganz einfach vor, dass ihr mal ganz total altmodisch mal die Telefonnummern austauscht, den PC aus. Warte, dazu muss ich dir was sagen. Erstmal muss ich sagen, ich stehe halt auf Frauen. Das ist also, okay. Also ich habe halt eine Freundin. Mhm. Und es ist ja so, dass es auch eine Chat-Funktion gibt. Das heißt, ich habe ein Headset, sie hat ein Headset und dann reden wir auch. Mhm. Kamera, Cam. Also wir haben uns auch schon gesehen und das. Also. Okay. Also das machen wir ja auch. Wir reden ja auch viel und schreiben auch viel über Handy und so. Aber nun hast du leider wahrscheinlich wenig Geld im Moment, um sie mal zu besuchen in England. Dann wäre die reale Welt wieder dominant. Genau, und das ist halt, wo ich halt mir von jemandem Geld leihen werde, weil ich will halt im November dahin, ne? Und das ist halt dieser Mist, ne? Dass wenn man dann sagt, boah, hätte ich jetzt noch den Job, dann könnte ich mal nicht gewinnen. Also Janine, letztendlich liegt es in deiner Hand, dass du die Notbremse ziehst und dass du das reduzierst oder ganz sein lässt. Das ist noch im Moment so eine Phase, wo du das selbst wirklich in der Hand hast, indem du Prioritäten setzt. Priorität ist zum Beispiel, dass du einen Job findest. Ja. So, dann wärst du schon mal 8 Stunden am Tag gut beschäftigt. Priorität ist, dass du mehr in dein reales Leben wieder lässt. Wenn du dann nach England fahren willst, finde ich eine gute Angelegenheit. Und was so weiter. Was ich halt auch am wichtigsten finde, ist, dass halt meine Familie wieder auf mich zukommt, weil meine Mutter sagt sie selber, sie hat dadurch ihre Tochter verloren, ne? Und das tut halt schon. Gut. Ja, sehr wichtig. Dann haben wir beide das Problem erkannt, ne? Ja. Du musst handeln. Ja. Du bist eine junge, erwachsene Frau, die das kann. Ja. Such dir einen Job. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, und das. Ich schick dich jetzt nicht zum Psychologen. Das musst du alleine schaffen. Nee, ich weiß. Ne? Janine, mehr kann ich dir nicht sagen. Du musst jetzt härter durchgreifen, dir selbst gegenüber. Anders geht es nicht. Ne? Ja, alles klar. Alles Gute. Ja, danke dir Tschüss. Auch. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Christa ist hier. Christa ist 70 Jahre alt. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, hallo Jürgen. Hallo, Christa. Erstmal freue ich mich, dass ich dich mal nach Jahren erreiche. Ich versuche schon jahrelang mal mit dir zu reden. Ja. Du bist super, hast für jeden immer ein offenes Ohr. Nun hoffe ich, dass du mir vielleicht auch ein bisschen helfen kannst. Ich würde es versuchen und erzähl einfach mal, leg mal los. Ja, also ich bin 70, mein Sohn ist vor 5 Wochen beerdigt worden, mit 52 und der hat bei mir gelebt und ich komme jetzt einfach alleine nicht klar. Mhm. Nur ist 5 Wochen. Ich bin verrückt vor Einsamkeit. Ihr habt zusammen gewohnt. Habt ihr immer zusammen gewohnt? Letzten 8 Jahre. Ja. Und dein Mann, sein Vater, ist der auch schon verstorben? Mein Mann, das war ein zweiter Mann, das war nicht der Vater der Kinder. Ah, ja. Zwei Kinder von meinem Mann. Mein Mann ist schon jahrelang tot. Ich bin erschienen wegen Mordversuch. Und ich habe die 3 Kinder alleine großgezogen. Du bist geschieden wegen was? Ich habe das zweite Mal geheiratet. Du bist geschieden wegen was? Mein Mann wollte mich erwürgen. Ach du lieber Gott. Aber die Scheidung ist dann gelaufen und du, ja. Der war dann weg. Wie viele Kinder, das habe ich gerade nicht verstanden, hast du? 3. 3 Kinder noch. Mhm. Jetzt habe ich noch 2. Insgesamt 3 Kinder. Mhm. Ja. Wie kam das, dass dein Sohn die letzten 8 Jahre bei dir gewohnt hat? Er war einfach ein Hallodri. Ich wollte schon öfter mal bei dir anrufen und fragen, was ich machen soll. Jeder hat immer gesagt, Christa, schmeiß ihn raus. Mhm. Aber ich habe es nicht fertig gekriegt, ihn rauszuschmeißen, weil mein Stiefvater hat sich an mich vergangen. Da war ich 14. Mhm. Ich habe es meiner Mutter gesagt und die hat gesagt, sowas darfst du nicht sagen. Dann wird er bestraft. Dann habe ich gesagt, er ist im Krankenhaus und er wird sterben. Und das war 3 Jahre später. Es war immer Zwistigkeiten denn zwischen meiner Mutter, weil ich immer jedes wieder vorgehalten habe, wie schlecht er ist. Dann hat sie gesagt, nein, und der ist doch gut. Da habe ich gesagt, ich hasse ihn. Mhm. Ja, und dann war ich schwanger und da hat meine Mutter gesagt, dafür, dass er gestorben ist, du bist da schuld, dafür will ich den Lutz. Und dafür hat sie dann den Lutz behalten. Lutz ist der Sohn, der gestorben ist? Der jetzt verstorben ist. Ach. Ja. Wie, ist dein Sohn bei der Oma quasi aufgewachsen? Ja, der ist bei der Oma aufgewachsen. Und jetzt zur Beerdigung, da hat die Pastorin gesagt, der Lutz hat dann immer gesagt, du hast mich bei Oma abgeschoben. Ach, ich habe ihn ja nicht abgeschoben. Aber dennoch hattest du ein schlechtes Gewissen? Oder hast immer ein schlechtes Gewissen gehabt? Er hat dann, wenn er bei mir war, hat er gesagt, ich weiß es jetzt erst, wie es ist, wenn man eine Mutter hat. Und ich habe dann so ein schlechtes Gefühl gehabt und habe dann auch versucht, alles zu machen. Mhm. Wenn er keine Zigaretten hatte, habe ich Zigaretten gekauft. Mhm. Wenn er Geld wollte, habe ich ihm Geld gegeben. Lass mich nur mal was fragen zu damals. Hast du den Jungen direkt nach der Geburt abgeben müssen an deine Mutter? Ich habe ja dann auch bei meiner Mutter eine Weile gelebt. Ja. Ich war ja erst 18. Und habe dann aber mit meinem Mann dann auch geheiratet, ja. Den Vater von den Lutz, und habe dann noch 2 Kinder von meinem Mann gekriegt. Hast du denn den Lutz zumindest aufwachsen erlebt, aufwachsen ja. sehen? Das schon. Also er hat dich auch schon besucht, immer wieder mal. Ja, ja, natürlich. Das schon. Also die ja. Deine Mutter hat ihn nicht komplett ferngehalten von dir. Nein, aber meine Mutter hat ihn super verwöhnt. Der Lutz hat überhaupt nichts gelernt. Mhm. Er hat nicht gelernt, dass man Verpflichtungen hat. Mhm. Der Lutz kannte nichts. Aus jeder Wohnung ist der Lutz rausgeflogen. Und dann hast du ihn vor 8 Jahren aufgenommen? Ja. Ja. An was ist denn Lutz vor 5 Wochen gestorben? Also er hatte alles. Er hatte hohes Fieber, Lungenentzündung und eine Blutvergiftung. Wie kam das alles? Da war, er hat geraucht, er hat gekippt, er hat geguckt, er hat alles gemacht. Ja, aber die Lungenentzündung und hohes Fieber, woher... Lungenentzündung hat er im Krankenhaus gekriegt. Ach so. Mhm. Er war ja erst 52, er ist doch dennoch unerwartet gestorben. Er hat immer gesagt, ihm geht's schlecht. Ihm ist so schlecht. Dann ist er einfach an meine Tabletten gegangen und hat meine Tabletten genommen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja genau das, was man nicht darf und was man nicht tun sollte. Ja. Jetzt vermutlich, und ist auch verständlich, der Lutz ist 5 Wochen ist tot, dass du traurig bist. Ich drehe völlig durch. Ist es neben der Traurigkeit auch immer noch so ein großes Gefühl des schlechten Gewissens? Oh ja. Mhm. Weil ich gesagt habe, du kriegst irgendwann mal deine Strafe, wie du zu mir bist. Und jetzt denke ich, ich habe so eine Schuld daran. Hast du denn mal ihm das so erklärt, wie das eigentlich damals gekommen ist? Nie, nein. Warum nicht? Weil er zu mir gesagt hat, ich bin keine Mutter, ich bin das Allerletzte. Und da warst du so geschockiert, dass du dich nicht getraut hast, das zu erzählen. Ja, ich habe mich auch geschämt. Wenn du damals den Lutz nicht deiner Mutter gegeben hättest, was hätte die Mutter gemacht? Die war auch einsam. Mein Schiebhater ist ein Verstorbener, war so einsam. Sie hatte auch noch meinen Neffen. Hm. Und meine Schwester, den Sohn, den hat sie auch großgezogen. Ja, aber wenn du ihn jetzt den Lutz nicht, ihr nicht gegeben hättest, was hätte deine Mutter mit dir gemacht? Weiß ich nicht. Hat der Lutz es dann zumindest gut gehabt bei der Oma? Die hat ihn verwöhnt. Du hast, das hast du gerade gesagt. Verwöhnen ist die eine Sache, aber sonst war auch alles so mehr oder weniger okay. Ja, ich musste natürlich vor dem Kostet abgeben, das ist ja klar. Mhm. Das habe ich auch getan. Auf Wochenende waren sie oft bei mir. Mhm. Wie lange ist deine Mutter schon tot? Meine Mutter ist schon 20 Jahre tot. Ah ja. Hast du denn mit deinem Sohn, kurz bevor er gestorben ist, nochmal sprechen können? Ja, der war sehr böse zu mir. Die Feuerwehr war da. Und dann hat der von der Feuerwehr gesagt, sie rauchen jetzt nicht. Hat er gesagt, könntest du mir am Arsch lecken. Da habe ich gesagt, Lutz, sei doch vernünftig. Ich wollte bitte einen Tschüss sagen. Er hat dann zu mir gesagt, verpiss dich. Und das waren die letzten Worte. Verpiss dich waren die letzten Worte? Ja. Das ist sehr traurig. Das ist ja traurig. Das würde mir auch sehr ans Herz gehen, Christa, wenn ich mir das so vorstelle. Das ganze Leben ist kompliziert und komisch gelaufen und dann so etwas auch noch. Hast du denn jemanden, mit dem du darüber so sprechen kannst, über all das? Nee, aber nicht. Du hast ja noch zwei andere Kinder, hast du mir gerade gesagt. Ja. Wissen die diese Geschichte so richtig, ganz und gar? Meine Tochter weiß das. Und was sagt deine Tochter zu dir? Wie ich schon gesagt habe, die sagt, du wolltest, dass er aussieht. Jetzt ist er ausgezogen, jetzt beklag dich nicht. Also, da hast du auch nicht eine richtige Stütze, dass sie dir mal so richtig zuhört und dich vielleicht auch versteht? Nee, ich glaube, das passiert. Sie hat ja keine Kinder, die können das ja nicht verstehen. Mhm. Also fühlst du dich da sehr einsam und alleine mit deiner Geschichte? Ich sitze nachts an meiner Bettkante und heule und heule. Ich will ja nicht heulen, aber das kommt alles von selber. Verstehe. Boah, Christa, das tut mir sehr leid. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du jemanden brauchst, mit dem du mal so richtig lange und ausführlich die ganze Lebensgeschichte mal so besprechen musst und solltest. Ich kann nicht mehr richtig laufen, ich hatte hier hohen Blut und jetzt geht's mir so schlecht. Mhm. Nach dem fünften Schlaganfall, es wäre besser, ich wäre tot. Nein, das sag jetzt mal nicht. Natürlich, ich bin doch nur eine Belastung für alle. Nein. Das kommt jetzt alles zusammen und der ganze Schmerz kommt hoch von der ganzen Vergangenheit. Das ist ja auch normal, dass du dann so traurig bist. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen, Christa. Jürgen, vielen Dank, dass du Verständnis hast und dass du mir zugehört hast. Ja, Moment. Und dann wird die Anna wird mit dir sprechen. Und Dankeschön. Moment, pass, hör noch zu. Und die Anna wird dir gleich etwas sagen, wohin du dich wenden solltest. Soll ich auflegen oder soll ich dranbleiben? Nee, du legst gleich auf. Und dann möchte ich, dass du das dann auch tust, weil du brauchst dringend jemanden, der mit dir richtig spricht und der dir zuhört. Jetzt ich habe mir schon überlegt, ob ich mir lieber was antue, aber da bin ich super hier zu. Gut, dass du hier angerufen hast. Das ist der richtigere Weg. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und zu warten, bis Anna dich anruft. In Ordnung? Danke, Jürgen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Christa. Mach weiter so, du bist ganz toll. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke. Tschüss. Wir haben 1.34 Uhr und hier ist der Hinweis auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Mittwoch auf Donnerstag sind wir hier. Donnerstag auf Freitag nicht. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, das glaubt mir keiner. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel ein Doppelleben führen. Oder die ein besonderes Erlebnis hatten. Oder die vielleicht etwas Übersinnliches erlebt haben und Dementsprechend sagt ihr, das glaubt mir keiner, was ich da erlebt habe. Vielleicht seid ihr auch sehr reich, heimlich reich und sagt auch, das wird mir kein Mensch glauben, dass ich eine Million auf dem Konto habe. Oder vielleicht sagt ihr auch, wenn mich jemand von früher trifft, das glaubt mir keiner, was aus mir geworden ist, wenn ihr das so erzählen würdet. Also das glaubt mir keiner. Wenn ihr zu dem Thema euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch bitte schon per Mail domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung an, am Mittwoch während der Sendung. Das glaubt mir keiner, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht heute und wir machen weiter mit der Anja und Anja ist 39. Hallo Anja. Ja, hallo. Hallo Anja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Fang mal. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ja, ach, fangen wir irgendwie an. Wir kriegen das, wir schaukeln das schon. Also ich habe mehrere chronische Krankheiten. Mhm. Und als die für mich am schlimmsten war, ist mein Mann ausgezogen und hat mich allein gelassen. Wann war das? Im April. Was für Erkrankungen hast du? Ich habe Lipödem. Das ist falsche Fettansammlung von den Beinen. Also manche sagen auch Elefantenbein oder so, je nachdem, wie schlimm das ist. Ja. Und habe Fibromyalgie. Das ist also verbunden immer mit Schmerzen und habe Depressionen. Fangen wir nochmal mit der ersten Erkrankung an. Das heißt, du hast ganz dicke Beine und oben bist du relativ normal gebaut. Ja, so ungefähr. Mein Lipödem ist bei mir nur von der Hüfte bis zur Knie. Ja. Ist Gott sei Dank noch nicht so schlimm ausgeprägt, aber tut mich schon sehr belastet. Hinzu kommt Krankheit Nummer zwei, das heißt, das ist verbunden mit sehr viel Schmerzen im ganzen Körper. Ja, genau. Und Krankheit Nummer drei ist halt dann die Belastung, die seelische Belastung. Ja. Mhm. Insgesamt, wie viele Jahre hast du diese Erkrankungen schon? Ich würde jetzt sagen, also wo ich genau weiß, so circa 6-7 Jahre. Mhm. Ja. So, jetzt erzähl das nochmal genau, wie dein Partner dich verlassen hat. Also ich war im Dezember in Reha und bin aus der Reha gekommen und war wirklich ziemlich fertig und habe viel nur auf der Couch gelegen, weil ich halt so Schmerzen hatte und die Depressionen. Und wir hatten Stress, eigentlich nichts Schlimmes und einen Tag später ist er ausgezogen. Angeblich wegen meiner Tochter, weil er es mit meiner Tochter nicht mehr aushält. Wie alt ist deine Tochter? 14. Mhm. Und ich muss sagen, es war schon, also mit meiner Tochter war schon schlimm. Das war nicht einfach, ne? Mhm. Und ich bin dann hingegangen und habe meine Tochter in eine Wohngruppe gegeben. Ja. Weil ich gedenkt habe, er kommt dann zurück. Und dann irgendwann habe ich dann rausgekriegt, dass eine andere Frau im Spiel ist. Ach so, vielleicht war das schon eine ganze Weile so. Ja, seit Januar. Schon seit Januar? Ja. Hast du das gemerkt, dass da irgendwie was schief läuft? Ich habe das geahnt. Also ich habe geahnt, dass irgendwas nicht stimmt. Das habe ich geahnt. Aber er hat immer gesagt, alles in Ordnung. Und er hat die Frau zwar nicht gesehen, nur über Internet. Die wohnt 700 Kilometer entfernt. Mhm. Und wie er dann ausgezogen ist, da später habe ich dann Tablette genommen und habe auf die Intensivstation gelegen und zwei Wochen später hat er sich das erste Mal dann mit ihr getroffen in Mainz. Also du wolltest ihr das Leben nehmen? Eigentlich nicht. Ich habe gehofft, wenn er Angst um mich hat, dass er merkt, dass er mich noch liebt. Mhm. Aber das war nicht so. Zwei Wochen später hat er sich mit ihr das erste Mal getroffen, hatte Wochenende mit ihr verbracht. Also du wolltest quasi testen, ob der sich noch um dich kümmert? Nicht testen. Ich hab einfach gehofft, er merkt, dass er mich noch liebt. Mhm. Das habe ich, weil ich habe von dieser Frau zu diesem Zeitpunkt noch nichts gewusst. Mhm. Aber da hast du falsch spekuliert. Jo, ich habe dann mehr Tablette genommen, wie ich wollte. Ja. Und na Gott sei Dank ist meine Schwägerin dann noch gekommen und das war alles noch ziemlich gut. Mhm. Wie ist denn die Lage heute? Wie sieht der Kontakt zwischen euch aus? Ja, das Problem ist, dass ich absolut nicht von ihm loskomme. Bei mir geht es immer nur im Kopf, warum hat er mich allein gelassen? Mhm. warum hocke ich jetzt finanziell so scheiße hier, weil ich kann keine 8 Stunden schaffen gehen mit meiner Krankheit. Mhm. Ich muss immer aufs Amt jetzt angewiesen. Ach so, das heißt, er hat mit Geld rangeschafft und jetzt fehlt einfach was im Haushalt. Genau, ich hocke hier und lebe jetzt teilweise vom Amt und teilweise vom Krankengeld und habe im Monat 70 Euro zum Leben, wenn alles bezahlt ist. Wie viel Jahre oder wie lange lief es denn gut zwischen euch beiden? Also wir waren jetzt 10 Jahre zusammen und das letzte Ehen innerhalb Jahr war es nämlich gut. Das letzte Jahr? Ja. Mhm. Weil halt meine Krankheiten auch so schlimm geworden sind und er guckt sehr auf Figur. Also ich habe 17 Kilo zugenommen durch die ganzen Medikamente, das hat ihm nicht gefallen. Mhm. Und also liegt die Vermutung ja schon auch nahe, dass es wirklich mit deiner Krankheit zu tun hat. Ja, also das denke ich schon. Mhm. Und er ist auch für mich so, im Moment ist er so, er will Freundschaft, er will unbedingt Freundschaft. Aber ich liebe ihn noch. Mhm. Er will Freundschaft, ist aber mit der anderen Frau zusammen? Nee, die hat ja schon gleich kurz drauf, hat die eine Hugo Gloss, hat die Schluss gemacht. Ach so. Wir waren dann auch noch mal zwischendurch zusammen und wieder auseinander. Er hat immer wieder versucht und dann nur 2 Wochen ist dann doch rauskommt, dass er mich doch nicht liebt und er weiß, glaube ich, selbst nicht. Aber das heißt, ihr habt noch keinmal so richtig ganz wie erwachsene Menschen gegenüber euch gesetzt und habt geredet? Doch. Viel. Doch. Wir haben viel geredet. Ja, aber dann muss er dir doch auch erklärt haben oder schlüssig erklärt haben, was mit ihm los ist. Nein, er kann das nicht. Er hat selbst vor 4 Wochen einen Nervenzusammenbruch gehabt. Er weiß nicht, was mit ihm los ist. Er weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Mhm. Er weiß nicht, was er will. Aber ich merke vom Verhalten, dass er mich nicht mehr liebt. Ich merke das. Mhm. Er ist eiskalt. Mhm. Wie erklärst du dir, dass er dann noch eine freundschaftliche Ebene haben möchte? Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das ein Ausdruck des schlechten Gewissens und gar nicht ein Ausdruck seines wirklichen Wollens. Ich weiß nicht, also wenn er mit mir zusammen ist, ist er auch glücklich. Jetzt auf Freundschaftsbasis. Er ist glücklich, aber für mich ist das keine Freundschaft, weil ich liebe ihn. Hast und du, ich hoffe immer. Hast du es denn zu ihm auch so gesagt, dass du... Dass ja, das er, weiß er. Ich habe versucht, wochenlang gar keinen Kontakt, aber ich halte es nicht aus ohne Kontakt. Also ich weine, wenn ich Kontakt habe mit ihm, weil ich nicht loskomme von ihm und ich weine, wenn ich keinen Kontakt habe. Verstehe. Aber noch schlimmer wird es werden, wenn er denn vielleicht bald wieder eine Freundin hat. Ja, der Gedanke, der macht mich wahnsinnig. Mhm. Der Gedanke, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Der Gedanke macht mich verrückt. Ich denke, durchzudrehen. Ich habe das Gefühl, durchzudrehen, wenn ich mir vorstelle, dass er irgendwann eine andere Frau hat. Und damit musst du rechnen. Also wie du mir das gerade geschildert hast, liegt das nicht so ganz fern. Aber ich weiß nicht, wie ich weiß einfach nicht, wie ich dort damit klarkomme. So, ich mache das ja so ein halbes Jahr mit. Und wo wohnt er? Wohnt er in deiner Stadt, in deinem Ort? Ja. Anja, ich glaube, das Klügste ist, erstmal den Kontakt ganz einzustellen. Ich habe das versucht. Eine Woche halte ich aus und keinen Tag länger. Dann soll er dir... Hast du ihn eigentlich so klar ins Gesicht gefragt, liebst du mich noch? Ja, und er antwortet mir dann, da ist noch ein Gefühl, so sagt er. Da ist noch ein Gefühl, das ist ja auch wieder Quatsch. Ja. Ja, irgendein Gefühl wird da schon sein, wenn ihr so lange zusammen wart und eine gute Zeit hattet, ist da natürlich noch irgendein Gefühl. Ich verstehe nicht, warum ich ihn so liebe, weil er hat mir echt so viel angetan und... Mhm. Ja, aber vielleicht war es auch, ich meine, immerhin habt ihr ja auch sehr viele schöne Jahre miteinander verlebt. Ja. Aber du hast schon völlig recht. Er hat ja dann auch viel, er hat dich auch verletzt. Ja. Und das ist ja immer der alte Trick, dass man sich das immer wieder einbläuen muss, wenn man im großen Liebeskummer ist, indem man sich sagt, was hat derjenige für negative Seiten und was hat derjenige mit mir gemacht? Er hat viel mehr negative wie positive, aber das ich sehe halt nur das Positive. Ja, da musst du dich immer und immer wieder zwingen, das Negative dir vor Augen zu halten. Das Schlimme für mich ist, ich habe ja keine Eltern, nichts mehr. Ich habe keine Familie und sei Familie. Es war meine Familie, ne? Und Anja, alles Vergangenheit. Ja. Ich sag's mal ganz hart. Kein melancholisches Zurückschauen. Gucken, wie ist es jetzt, wie ist es? Und dann muss man es annehmen, wie es ist. Und ich rate dir als vollkommen außenstehender Mensch, das Klügste ist, in einer solchen Situation auf große Distanz zu gehen. Um nicht zu sagen, ganz den Kontakt zu kappen. Weil du tust dir nur Leid damit an. Es wird immer wieder traurig sein. Und irgendwann kommt er mit einer neuen Freundin, dann wird es noch viel schlimmer sein. Also ich kann es dir nur so raten, ob und wann du das umsetzt, ist natürlich dein Ding. Vielleicht ist der Schmerz auch noch nicht groß genug, dass du sagst, ich schaffe das. Aber irgendwann musst du es machen. Allein aus Selbstschutz heraus schon. Ja, bei mir ist es so, ich habe keine Lust mehr, nochmal von vorne anzufangen, nochmal einen anderen Mann kennenzulernen, ihm nochmal meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Ach ja, so ist und das. Du bist jetzt 39, so ist das, wenn man. Ich bin schon, nicht erst, sondern schon 39. Doch. Ja, ich sage erst. Und was meinst du, wie viel 70-Jährige zum Beispiel auch nochmal ihre Lebensgeschichte neu erzählen, wenn sie sich verlieben? Du sollst dich ja nicht sofort wieder verlieben. Du musst erstmal ein bisschen Pause machen. Und wenn du dich verliebst, erzählst du richtig gerne deine Lebensgeschichte, bin ich sicher. Gut. Anja, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir von Herzen die richtige Entscheidung, dass du es schaffst. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. 1.46 Uhr haben wir und hier ist Nina. Nina ist 19. Guten Morgen, Nina. Hallo, Domian. Hallo, Nina. Ja, worüber will ich reden? Ich weiß gerade gar nicht, also wo ich anfangen soll. Du hast ja einen Grund gehabt, weswegen du unsere Nummer gewählt hast. Ja, natürlich. Also ich fange jetzt einfach mal an mit einer Zwangsstörung. Mit einer Zwangsstörung? Also, genau, ich reiße mir nämlich die Haare raus, eben Trichotillomanie. Und ja, das schon seit ich 13 bin. Welche Haare reißt du dir aus? Wo überall? Oben, einfach oben so direkt auf dem Kopf. Jetzt so Handbreite, wenn man sich die da oben drauf legt, so ja. Da oben. Wie viele Haare hast du noch? Jetzt habe ich wieder alle, weil ich die mir seit 9 Monaten, habe ich sie mir jede Woche abrasiert mit dem Rasierer. Also wirklich immer Nassrasur und dass ich eine wirkliche Glatze hatte, das hat mein Vater mir immer gemacht und so sind sie wirklich nachgewachsen. Also es ist ein Wunder gewesen, weil ich eine Glatze oben hatte. Das war die Therapie gegen das Haare ausreißen, sich eine Glatze rasieren zu lassen. Sozusagen, also aber jetzt habe ich die seit 9 Monaten und ja, ich trage eben eine Perücke dagegen, dass das andere Leute nicht sehen. Aber das freut mich einfach wirklich so sehr, dass ich da oben wieder Haare gekriegt habe und das freut meine Familie auch und das hätte keiner von uns gedacht, weil... Aber Moment mal, wie viele Haare sind denn jetzt da, wenn du eine Perücke trägst? Noch nicht viele. Ich habe jetzt nur so eine 1 mm Frisur. Ach so, so wie ich. So. Ja, sozusagen. Und die reißt du noch nicht aus, die Haare? Nein, es geht nicht. Ich habe die mir jetzt so vor 3 Wochen wieder erst abrasieren lassen, weil ich wollte sie wieder ausprobieren, ob ich überhaupt noch den Drang dazu habe. Mhm. Und dann habe ich sie 3 Zentimeter wachsen lassen. Aber ja, ich habe halt wieder gerupft und dann mussten die wieder runter. Also es dauert. Man kann aber sich Haare auch nur woanders ausreißen, als denn nur vom Kopf, zum Beispiel von den Augen. Ich hatte da nie den Drang zu. Achso, bei dir ging es immer nur um den Kopf. Genau, das war einfach, das hat sich gut für mich angefühlt am Kopf. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so an andere Stelle denke, das wird mir eher wehtun, das wäre unangenehm. So beschreib mir das doch bitte mal. Das tut ja, wie genau hast du die Haare, als sie noch da waren, ausgerissen? Ja, ich bin da eben einfach immer einzeln hingegangen, so mit 2 Fingern, mit meinem Daumen und meinem Zeigefinger und dann habe ich da eben gesucht, an welcher Stelle das sich am besten angefühlt hat. Und dann habe ich da einfach so eine Stelle gefunden oder einfach so Haare, die wo ein bisschen wellig waren, sage ich jetzt mal, weil ich mag so Unebenheiten und es hat mir gefallen und dann habe ich da halt einfach dran rumgerupft und ich muss wirklich jetzt ehrlich sein, ja? Ja. Das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe nach Wurzeln gesucht. Die Wurzeln an den Haaren, die haben mich wirklich, also das fand ich das Beste, einfach nur an den Haaren. Kann man die fühlen, die Wurzeln? Nee, also erst als ich ausgesessen habe und als ich dann gesehen habe, oh, die sieht man, die ist groß. Mhm. Und dann habe ich da eben dran geschaut, da habe ich ganz am Anfang, als ich die ausgerupft habe, habe ich nur damit gespielt irgendwie. Also die jetzt so an meinen Händen dran gemacht, weil es sich auch ganz süß angefühlt hat irgendwie, sage ich jetzt mal. Also du hast die Haare mit den Haaren gespielt, die du ausgerissen hast. Genau, habe ich jetzt einfach an meiner Haut. Moment, ich verstehe das mit den Wurzeln nicht. Wie du hast die mit den... Ja, genau. Das kam eben dann erst später. Dann habe ich angefangen, dran rumzukauen auf den Wurzeln. Und weil das irgendwie so ein tolles, ich weiß nicht, diese Konsistenz davon irgendwie, und wie das dann so geknackt hat, so ein bisschen unter meinen Zähnen. Und dann habe ich eben angefangen, die Wurzeln zu essen. Stopp. Wenn man ein Haar raushält, ich kann es ja leider nicht machen, weil es zu kurz ist, dann kann man die Wurzeln so sehen und fühlen, dass man daran rumkauen kann? Ja. Ehrlich? Also ich habe, es ist verschieden. Manchmal sind an Haaren sind da Wurzeln, die sieht man gar nicht, oder es sind keine dran. Dann sind da manchmal Wurzeln, die sieht man wirklich. Also die sind vielleicht so 3 Millimeter lang und weiß, und unten ist dann so ein schwarzer Punkt. Und das ist es halt. Und das hat mich daran so fasziniert sozusagen und mich dabei weitergehalten. Ich hatte dann auch immer Träume, dass ich so richtig große mal finden will. Und deswegen habe ich da meistens auch immer weitergerupft. So, das heißt, du hast auf diesen Wurzeln rumgekaut und die sogar runtergeschluckt. Ganz genau. Ja. Die ganzen Haare, nicht nur die Wurzeln? Nein, die Haare, nicht nur die Wurzeln. Bevor du dann die Radikallösung gemacht hast mit der Rasur des Kopfes, wie sah dein Kopf aus? Sah der zerrupft völlig aus? Also, das war wirklich schlimm. Ich sah aus, das ist, ich weiß gar nicht, ich weiß es jetzt auch leider gar nicht mehr wirklich. Aber jetzt das Problem auch, finde ich, bei meinen Haaren, ich meine, die sind ja jetzt so kurz, aber da, wo jetzt die Glatze eigentlich war, sind die Haare viel dichter und dunkler als an den anderen Stellen, wo ich nicht gerupft habe. Mhm. Also, sie sind da richtig dicht nachgewachsen und ich habe sowas noch nie gehört. Die Frage war es gewesen, wie du ausgesehen hast. Du hast also ganz zerrupft und zerrissen ausgesehen. Ja, also nein, ich hatte eben nur eine Platte von der Handgröße oben. Das war so mein Ort. So von 1 Zentimeter vom Ansatz weg, eben wo mein Pony war. Und dann da hinten war alles nur Glatze. Okay. Und da waren kaum noch Haare zu finden. Es hat dir, welches Gefühl hat dir das gemacht, wenn du die Haare rausgerissen hast? Ja, es war eben ziemlich angenehm. Und wenn man dann eben da so rumgesucht hat, an welcher Stelle ist es irgendwie angenehm? Also keine Schmerzen? Nö, ich hatte eigentlich von Anfang an keine Schmerzen. Jedem tut das ja normalerweise weh, wenn man Haare rausreißt. Ich kann es irgendwie nie nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass es weh tut. Ich weiß was, nicht. Was glaubst du? Nun ist das ja was sehr, sehr ungewöhnliches. Das ist eine Erkrankung, eine Zwangserkrankung. Du hast es ja selbst gerade gesagt. Was glaubst du, welche Ursache diese Erkrankung hat? Ich weiß ja eben nicht, wie ich wirklich damit angefangen habe, aber ich denke, es kann damit zusammenhängen, dass ich zu dieser Zeit erstmal gemobbt wurde und dann auch noch von meinem Vater. Ja, mein Vater, der hat mich eben wirklich schlecht behandelt. Er hat zwar nie Hand an mir angesetzt, aber er hat mir so gut wie jeden Tag gezeigt, dass ich unerwünscht bin, sozusagen für ihn, dass ich nicht die Tochter bin, die er wollte. Mhm. Und er hat es mir wirklich oft gezeigt und gesagt, eben, dass ich in seinen Augen ein Stück Dreck bin und zu nichts bringe als zu einer Bauarbeiterin oder zu einer Pennerin. Und wie hat sich das Verhältnis bis heute verändert zu deinem Vater? Also es ist seit 2 Jahren, würde ich sagen, hat es sich gebessert. Da streiten wir wirklich nicht mehr. Er hat mich seitdem auch nicht mehr angeschrien. Ich weiß nicht, wie das dazu kam, aber ich denke, weil ich ihm einmal unter Tränen wirklich meine Meinung gesagt habe und gesagt habe, wie es mir geht und was er mir damit eigentlich angetan hat. Und seitdem macht er es nicht mehr. Hat er dir schon, als du klein warst oder sehr klein warst, hat er dir auch schon zu verstehen gegeben, dass du unerwünscht warst? Nein. Das noch nie. Ich denke, das hat erst damit angefangen, als ich gemerkt habe, dass ich, ich kam eben in die Pubertät und ich hatte so gemerkt, hey, das gefällt mir. Und da hat er eben gesehen, so, nee, ich will so eine Tochter nicht haben, weil ich eben in so Metal-Musik rein bin. Ach so. Und und dann habe ich auch angefangen, mich ein bisschen schwarzer zu kleiden. Jetzt bin ich jetzt eher so, ich sehe normal aus, sage ich jetzt. Aber früher war ich da eben voll drin. Welche Rolle hat denn deine Mutter in dem ganzen Spiel oder hat deine Mutter? Meine Mutter, ich liebe sie wirklich. Sie hat mich auch meistens unterstützt. Aber früher hat sie dann doch oft nichts dazu gesagt, als mein Vater auf mich drauf ging. Mhm. Also sie hat da sozusagen still daneben gehockt und mein Bruder kam dann auch erst später dazu, dass er dann zu meinem Vater auch gesagt habe, es reicht. Ja. Aber es hat gedauert. Bist du noch Schülerin? Nein, seit letztes Jahr, Anfang Weihnachtsferien nicht mehr. Und was machst du? Ja, seitdem bin ich eine Last für meine Eltern, sage ich jetzt mal. Was bist du? Eine Last für meine Eltern. Ich sitze zu Hause rum und hock eigentlich nur vor dem PC und bin am Zocken. Oh, das ist natürlich auch nicht die richtige Nein, natürlich nicht. Was für einen Abschluss hast du? Einen verbesserten Hauptschulabschluss. Mhm. Also besser als ein Hauptschulabschluss, schlechter als ein Realschulabschluss. Ja, und warum bemühst du dich nicht um eine Lehrstelle? Weil ich auch jetzt mit der Zeit seit 2 bis 3 Jahren sehr starke Depressionen habe und ich deswegen auch null Motivation habe, irgendwas zu tun. Ich bin einfach zu gar nichts motiviert. Nach dem, was du alles jetzt erzählt hast, Nina, das schreit ja geradezu nach einer richtigen, guten, soliden psychotherapeutischen Behandlung. Ich war auch schon stationär auf Behandlung für 3 Monate. Aber vor 2 Jahren war das, aber das hat es dann noch ein bisschen schlechter gemacht. Mhm. Und ich war auch öfters bei Therapeuten, aber habe ich Vertrauen dazu denen verloren. Ja also, gut, aber das kann ja jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein, dass du jetzt ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht hast und deshalb sagst, lass jetzt nichts mehr machen, du bist 19 Jahre alt. Ja, ich weiß, dass ich noch jung bin, aber ich denke auch ziemlich oft, dass ich an so einem Punkt bin, wo ich einfach nicht mehr... Ich will so einfach nicht mehr weitermachen und ich will auch eigentlich in diesem Leben nicht mehr weitermachen. Ich meine, ja, ich denke sehr, sehr oft an Selbstmord, aber ich weiß, mich dazu überwinden würde. Aber wenn du so sagst, ich will nicht so weitermachen, heißt das ja, du willst auch gerne, dass sich etwas verändert. So verstehe ich das. Auf jeden Fall. Ich will, dass sich etwas ändert, aber weil ich einfach so motivationslos bin und ich meine, es tut mir ja auch leid, meine Mutter ist auch schon so verzweifelt und versucht irgendwie... Okay. Das heißt, wir wollen etwas verändern. Ne? Das halten wir fest. Wenn man etwas verändern will, muss man auch über den eigenen Schatten mal springen. Man muss vielleicht Dinge tun, die man gar nicht so gerne tun möchte. Das heißt, ohne einen nochmaligen Klinikaufenthalt, ohne einen nochmaligen Therapeuten, hast du überhaupt keine Chance. Das heißt, du wirst es nochmal machen müssen. Pass auf, ich mache folgenden Vorschlag. Meine nette Psychologin Anna berät dich jetzt nochmal ein bisschen eingehender in Sachen Beratung, Therapie und so weiter. Ist nur eine Beratung, du kannst es dir anhören und du entscheidest ja selbst für dein Leben. Okay. Und vielleicht können wir dir doch was an die Hand geben und vielleicht wirkt das Wunder, wer weiß. Wollen wir es mal so machen? Dann legst du bitte auf und die Anna ruft dich gleich an. Ja gut, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Nina. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Die Nina und hier ist Gregor, 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Gregor. Ja, ich habe dich eigentlich spontan angerufen bei deinem ersten Gesprächspartner, bei dem Johannes. Ja? Der mit dem Morbus Crohn. Genau. Weil das gleiche Gespräch hätte ich vor 38 Jahren mit dir auch führen können. Ach, guck. Und du bist 58 jetzt. Ja, und ich wollte dem Johannes eigentlich nur so eine Art Mut machen. Mhm. Ich habe mich nämlich operieren lassen. Mhm. Und da hat man mir 50 Zentimeter Dünndarm weggenommen, 6 Zentimeter Dickdarm. Ja. Und seitdem komme ich eigentlich ganz gut durchs Leben. Wann war denn diese Operation? Liegt die auch so lange zurück? Ja, ich war 20, ne? Da warst du 20, Ja, bei mir hat sich die Krankheit auch so circa mit 16, 17 gezeigt. Und hat man denn direkt nach dieser Operation eine merkbare Verbesserung gespürt? Das Problem ist, dass erstmal das ganze Leben anderes ist, weil... wie du vielleicht weißt oder die Hörer wissen, zwischen dem Dünn- und dem Dickdarm ist so eine kleine Klappe, so ein Ventil, die Ileozykalklappe. Mhm. Und die wurde bei mir auch weggeschnitten. Das heißt, diese Klappe sorgt dafür, dass die verdünnte Nahrung aus dem Dünndarm ganz langsam so tröpfchenweise in den Dickdarm kommt. Mhm. Und das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich hatte dadurch als Konsequenz erstmal heftig Dünnschiss. Mhm. Aber nicht diese Art von Dünnschiss oder Durchfall auf gut Deutsch, die der Johannes auch geschildert hat, die also auch wirklich mit extremen Schmerzen verbunden war, wie ich das auch kennengelernt habe. Also du konntest damit dann leben und dich arrangieren? Genau. Ja, ist das eigentlich bis heute so? Ja, ein bisschen hat sich geändert, weil ich auch Musiker bin und ich hatte damals viele Konzerte. Ja. Und ich musste mein ganzes Leben umstellen. Das heißt, ich habe dann anderthalb Tage vor den Konzerten nicht mehr gegessen, also, was weiß ich. Also das war nicht so ganz toll, aber der Darm renkt sich irgendwie so, der stellt sich wieder auf den Boden. Gregor, ja. Ich danke dir sehr für die Rückmeldung. Die Sendung ist vorbei, aber das war sehr schön, dass du noch dran gekommen Vielleicht bist. Vielleicht kann der Johannes mich ja, wenn er mal Interesse hat, in aller Stille anrufen. Gut, dann machen wir den Kontakt. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, in der Technik heute das Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye-bye. Tschüss.